1. Im Dreien 20. Regierungs Jahr des Königs Jehoas von Juda bestieg Johaz, der Sohn Jehus, den Thron Israels in Samaria und herrschte 17 Jahr lang. 2. Atat Jedok, was dem Herrn missfiel, in dem er den Sunden Jerobeams, des Sohns Nebats, folgte, durch die Dieser Israels sundiverleitet hat, und which nicht devon ab. 3. Daraufhin entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel, und übergab sie für die gesamte Dauer der Herrschaft Hoseas, des Königs von Aram, und sein Sohns Ben-Hadad, in deren Gewalt. 4. Johaz flecht Jedok den Hernen, und der Herr erhort in, die er die Bedrängnis Israels sah, why der König von Aram sie unterdrückte. 5. Der Herr gewahrt Israel daraufhin einen Retter, so dass sie von der Herrschaft Arams befreit werden und die Israeliten wieder sicher in ihren Wohnstätten leben konnten, why es früher der Fall Gusen war. 6. Denik ließen sie nicht von den Sunden des Hauses Jerobeams ab, zu denen er Israel werfet hat, sundern verharten darin, auch blieb das Askra Heiligtum in Samaria bestehen. 7. Denn der Herr hat Johaz nun noch ein Gerings hier gelassen, bestehen aus 50 Reiten, zen Streitwagen und zen 1000 Mann Fussvolk, die der König von Aram sie vernichtet und y Storb Samant hat. 8. Die übrigen Begebenheiten aus der Regierungszeit Johaz, sein Taten und sein kriegerischen Leistungen sind im Buch der Chronik der Könige von Israel verzeichnet. 9. Johaz starb und wird in Samaria begraben, sein Sohn Jos trat daraufhin die Nachfolge als Königin. 10. Im 37. Regierungsjahr des Königs Jehoas von Juda wird Jos, der Sohn Johaz, König über Israel in Samaria und regiert 16 Jahr lang. 11. Auch atat, was dem Herrn missfiel, in dem er nicht von den Sunden Jerobeams, des Sohns Nebats, Ablis, durch die Dieser Israels sundiverleitet hat, sundern verhart darin. 12. Die weiteren Arenis aus Jos Regierungszeit, sein Taten und sein kriegerischen Leistungen, einschließlich seines Kriegs gegen Amazia, den König von Juda, sind im Buch der Chronik der Könige von Israel festgehalten. 13. Jos starb und wird in Samaria bei den Königen Israels begraben, sein Sohn Jerobeam bestieg daraufhin seinen Thron. 14. Als Eliza und eine todlichen Krankheit litt, kam König Jos von Israel zu ihm, weinte in seinem Bett und rief, mein Vater, du bist Israels Wagen und Reiter. 15. Eliza forderte ihn auf, bring einen Bogen und Pfeil, Jos bracht ihm daraufhin einen Bogen und Pfeil. 16. Dann sagt Eliza zum König von Israel, lege dein Hand auf den Bogen, als Jos dies getan hat, legte Eliza sein Hand auf die Hand des Königs. 17. Anschließen befahl er, offne das Fenster nach Osten, nachdem Jos es Jeffnet hat, gebot Eliza, schieß, Jos schoss, und Eliza erklärt, dies ist ein Pfeil des Sieges vom Herrn. Ein Pfeil des Sieges über Aram. Du wirst die Aramer bei Afek besiegen, BISSIE Volstandig vernichtet sind 18. Danach weise innen, nimm die Fail, Jos nahm sie. Dann sagt Eliza zum König von Israel, schlage damit auf den Boden, Jos schlug dreimal auf den Boden und hort down auf. 19. Der Mann Gottes Word zornig über innen sagt, du hattest fünf oder sechsmal schlagen sollen, dann hattest du die Aramer Volstandig besiegt, nun aber wirst du sie nur dreimal schlagen. 20. Eliza starb und wird begraben. In jenem Jahr brach en Jedok regelmäßig Moabitisch Streifscheren in das Land ein. 21. Als einige Männer gerade einen Toten begraben wollten, erblickten sie plötzlich ein Streifschar. Sie warfen den Leichnam in Eliza's Grab und floh hen. Sobald der Mann die Gebein Eliza's beruht, wird wieder lebendig und stand auf sein Fass. 22. König Hoseas von Aram unterdrückte Israel waren der gesamten Lebenszeit des Johaz. 23. Denik erwies der Herr ihnen Gnade, erbarmt sich ihrer und wandte sich ihnen wieder zu, aufgrund seines Bundes mit Abraham, Isaac und Jacob. Er wollte er verderben. Nicht und hat sie bis dahin auch nicht vollständig von seinem Angesicht verworfen. 24. Nachdem König Hoseas von Aram gestorben war und sein Sohn Ben-Hadad und seine Stellkönig geworden war. 25. In Trist Joes, der Sohn Johars, D.M. Benhadad, D.M. Sohn Her Sales, die Stadt Wieder, die Dieser Seinem Vater Johars im Krieg abgenommen hat. Joes besiegt in Dremel und Gewann auf dies Weise die israelitischen Stadt Zurich.